Das Rum und Auf bei dem Bemühen, Ekstase zu erreichen, besteht ja darin, dass man durch den zurückgehaltenen Orgasmus seine Anspannung nicht verliert und sich das steigert und steigert. Im Endeffekt soll dann, oder das passiert ja eh immer irgendwie automatisch, diese Energie, wenn man das als Energie bezeichnen kann, in den Kopf gelenkt werden. Die große Angst, dass bei Wecken der Kundalini die Zustände außer Kontrolle geraten, sind nicht ganz unberechtigt. Allerdings, und hier ist es nicht sehr schwierig, das zu lernen, besteht dieses Problem nicht, wenn man die weibliche und die männliche Seite in sich vereint hat. Ganz konkret, die Erregung steigt in männlicher Form. Es wird immer schlimmer. Man denkt schon, ich kann nicht aufhören. Und würde dann zu einem jähen Ende kommen. Das wäre zu vermeiden, indem man erkennt, es wäre gut, jetzt auf die weibliche Seite in mir umzuschalten. Natürlich könnte man auch durch verschiedene Techniken, die wir dann in späterer Folge genau beschreiben werden, seine Ejakulation zu versuchen zu verhindern und dann die Energie in den Kopf lenken. Aber es geht auch anders. Es geht auch, indem man aufhört, sich zu stimulieren im männlichen Sinn und die weibliche Stimulation einbringt. Ja, das funktioniert dann fast automatisch. Dadurch, dass man aufgehört hat, sich zu stimulieren, entsteht ohnehin eine gewisse entspannte Körpersituation oder leicht mehr entspannte. Dadurch hat es auch die Sexualität leichter, sich über den ganzen Körper zu verbreiten. Eine Energiebahn ist eben das Rückgrat. Und über das Rückgrat in den Kopf, das ist ja das Ziel, was wir erreichen wollen. Okay, wenn das jetzt passiert, wie soll man dann weitermachen? Empfehlung, weibliche Stimulation, nicht so brutal hart zum Orgasmus hinsteuern, sondern das langsame Genießen zulassen. Und das ist erstaunlich, wenn man sich dann beobachtet, wie intensiv das wird, welche Kräfte oder Ströme oder Vibrationen dann den ganzen Körper durchziehen, wo man eigentlich gar nicht mehr dann sagen kann, ja, ich muss jetzt kommen, so schnell. Ich genieße das mal auf Sparflamme, aber mit hoher Kochtemperatur. Und damit haben wir eigentlich schon ein großes Ziel erreicht, nämlich dass praktisch das ganze Qing, wie es die Taoisten nennen, also die Sexualenergie, erzeugt wird von uns oder herbeigerufen wird oder wir uns öffnen diesen Dingen gegenüber, das kann man ja nicht genau wissen. Oder zurzeit weiß man es nicht, wahrscheinlich nie so genau, wo das alles herkommt, wie das alles entsteht. Entscheidend ist, es ist da und es ist schön. Und wir wollen es nicht im Wurzelchakra haben, also zwischen den Beinen, davor oder dahinter, sondern wir wollen es im Kopf haben. Das entspannt sein, das Zulassen des Weiblichen ermöglicht einen natürlichen Fluss, auch ohne allzu viel bewusstes Lenken oder Steuern der Energie in den Kopf. Es durchflutet den ganzen Körper, es macht auch beim Kopf nicht halt. Es ist einfach da und es ist überall und man befindet sich auf Wolke 7, ohne dass man da viel konkretes Steuern, bewusstes Lenken, muskuläres Pumpen der Energie oder ähnliches versuchen muss. Und wenn man hier sowohl Mann als auch hundertprozentig Frau sein kann, dann gibt es überhaupt keine Probleme, wenn extrem starke Kundalini-Kraft geweckt wird. Es gibt auch überhaupt keine Probleme, ob man jetzt da mit sich alleine das alles betreibt oder eben mit einer Partnerin. Mit einer Partnerin ist es deshalb leichter, weil sie, wenn zu viel männliche Energie ihre weibliche Seite überflutet, sie automatisch, wenn sie ehrlich ist und mutig genug ist, das Gefühl hat, na, das geht mir zu weit, da will ich jetzt nicht, und ihrem Mann oder männlichen Partner, also das entsprechend klar macht, natürlich muss sich der daran halten, währenddem man mit sich alleine diesen Punkt nicht so leicht finden kann, obwohl es das auch gibt. Obwohl einem die Frau in einem sogar sagen kann, du, ich habe keine Lust mehr mit der Übung weiterzumachen, das geht mir zu wild zu. Andererseits aber, wenn es richtig passt, dann hat es den gegenteiligen Effekt, nämlich dass, wo der Mann schon an der Grenze dessen ist, wo er denkt, na, ich weiß nicht, ob ich da heute noch weiter will, bleibt die Spannung, die weiblich typische Spannung, stark da und man hat eine weitere gute Stimulation mit sich, mehr Sexualenergie ins Leben zu rufen, die dann eben stärker und stärker wird, sodass sie dann schlussendlich im Kopf, im Stirnchakra, im Scheitelchakra und ähnlichen Bereichen Bewusstsein einbringt. Beziehungsweise, wenn eben so ein Chakra sich öffnet, ja, sieht man klarer, sagt man. Das ist auch so. Das Entscheidende aber ist jetzt nicht so sehr die Überlegung, was ist welches Chakra oder so, sondern der Zustand der Ekstase. Diese Balance zwischen weiblichen und männlichen kann so stark in einem sich aufschaukeln, dass es tatsächlich möglich ist, durch einfaches, nicht vom körperlichen Orgasmus kommen, männliche, weibliche Energie zulassen, dass durch dieses einfache Wachsen der Sexualität eine stundenlange Ekstase auch für den relativ Ungeübten Realität werden kann. Das heißt, du schwebst dann eine Stunde und weißt gar nicht, wie es dir passiert. Das ist einer der entscheidenden Dinge, die in kurzer Zeit wirklich erreichbar sind. So eine Erfahrung ist ja etwas, was man selber machen muss, dass man weiß, was es heißt.